Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Als das anarchistische Radio Berlin freuen wir uns, euch die folgende Dokumentation der Veranstaltung der Gruppe Solidarity 1803 vom 16.01.2021 präsentieren zu können. Alexia M. ist eine Transgefangene, die in Köln eine Haftstrafe absitzt. Dabei ist sie neben dem harten Knastalltag mit viel Arbeit und Entbehrungen, vor allem mit Transmisogynie, konfrontiert. In unserer Veranstaltung sprechen wir erst über die Situation von Transmenschen in Haft weltweit, dann spezifisch in Deutschland und über Alexias konkrete Probleme und Forderungen. Am Ende gibt es Möglichkeiten, wie ihr Alexia auch unterstützen könnt, sowie Fragen und Antworten. Hallo und willkommen zu unserer ersten Online-Veranstaltung. Wir, das ist die Gruppe Solidarity 1803. Es gibt uns seit circa 4 Jahren und unsere Schwerpunkte sind soziale Kämpfe, Repression und Knast. Dazu sagt Robin gleich noch etwas mehr. Über unsere Unterstützung von Gefangenen im Frauenknast Willig 2 haben wir vor ungefähr 2 Jahren auch Kontakt zu Alexia bekommen, über die wir heute unter anderem im Besonderen sprechen wollen. Alexia hat letztes Jahr ihren 5. Geburtstag als Frau gefeiert und hätte uns gerne einen Käsekuchen, die sie besonders mag, gebacken. Aber darauf müssen wir wohl warten, bis sie frei ist. Laut Haftzeit bliebe sie noch bis circa Mitte 2023 gefangen. Alexia ist eine ernste, würdevolle Frau mit einem tiefgründigen Humor. Es gibt auch nicht viel, was sie aus der Ruhe bringen kann. Das ärgert die JVA oft am meisten, dass sie immer in ruhigem Ton ihre Meinung vorbringt und diese auch sehr klar formulieren kann. Die Besuche und Telefonate sind immer humorvoll und optimistisch. Oft gibt sie uns mehr Kraft als wir ihr. Wir freuen uns schon sehr auf den Moment, wo wir sie in Freiheit in die Arme schließen können. Bis zu dem Zeitpunkt vor 2 Jahren hatten wir uns noch nicht sonderlich mit der Situation von transidenten Menschen im Knast auseinandergesetzt. Natürlich wussten wir davon, aber unser Fokus lag bis dahin auf allen Gefangenen, die versuchen, sich im Knast zu wehren oder mit denen wir eben Kontakt hatten. Durch Alexia haben wir dann viel über die Besonderheit ihrer individuellen Situation gelernt und streiten seitdem mit ihr gemeinsam um die Anerkennung ihrer Persönlichkeitsrechte und allem, was dazugehört. Wir selbst sind nicht transident und sind uns darüber bewusst, dass wir über Dinge und Situationen reden, die wir nicht beurteilen oder nachempfinden können. Wir möchten also an dieser Stelle darum bitten, Nachsicht mit uns zu haben. Wir haben noch viel zu lernen und viel zu erleben. Dennoch möchten wir betonen, dass der gemeinsame Kampf mit Alexia uns auch verändert hat. Für manche wurde daraus eine Freundschaft und es ist für uns auch keine akademische Frage, wie es Alexia ergeht. Sehr persönlich bekommen wir seit 2 Jahren ihren unsäglichen Alltag im Knastsystem BRD mit und die Hauptempfindung dabei ist und bleibt eine unglaubliche Wut darüber, wie so mit Menschen umgegangen werden kann. Nicht, dass Gefangene sowieso schon nicht menschenwürdig behandelt werden, aber darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Alexia in ihrem Kampf um Anerkennung den Rücken zu stärken und auch allgemein den Fokus darauf zu richten, was in den Gefängnissen geschieht. Wir hoffen zu erreichen, dass sie immer wieder den Knast anruft oder Faxe schreibt, um sich nach Alexia zu erkundigen oder gegen ihre Behandlung zu protestieren. Vor allem auch, dass sie Lust kriegt, ihr zu schreiben. Denn nichts hilft Gefangenen mehr, als gesehen zu werden und zu wissen, es wird wahrgenommen, was sie tun. Auf unserer Internetseite solidarity1803.blackblocks.org findet ihr Alexias Adresse und in Zukunft auch aktuelle Informationen zu Alexia und zu anderen Gefangenen. Auch hier im Chat kommen später Alexias Adresse und die Kontaktnummern der JVA Köln. Auch freuen wir uns sehr über E-Mails mit Fragen, Anregungen oder Kritik. In Kürze werden wir auch ein Spendenkonto für Alexia einrichten, welches ihr dann ebenfalls auf unserer Seite finden werdet. Und schreibt uns bitte an solidarity1803@riser.net. Um sich jetzt den Themen aus verschiedenen Richtungen zu nähern, versuchen wir zuerst, nachdem jetzt unsere Gruppe nochmal vorgestellt wird, die Situation von Transmenschen in der Gesellschaft und die Situation von Transmenschen und Gefängnis in unterschiedlichen Ländern allgemeiner zu beschreiben, soweit uns das überhaupt möglich ist. Danach möchten wir nochmal über Alexia und die Unterstützung ihres Kampfes im Spezielleren reden und sie auch über einen Brief selbst zu Wort kommen lassen. Zum Ende hoffen wir auf Fragen eurerseits über den Chat und damit übergebe ich jetzt an Robin. Danke. Ja, hallo, ich bin Robin, Teil der Gruppe Solidarity 1803 und ich stelle jetzt unsere Gruppe nochmal kurz vor. Solidarity 1803 ist eine kleine politische Gruppe aus Köln und unterstützt soziale Kämpfe und Gefangene in Deutschland und transnational. Knäste sind nicht die Lösung für Probleme, die innerhalb einer Gesellschaft entstehen. Wir haben einen abolitionistischen Ansatz und fordern die Abschaffung aller Knäste. Unser Engagement besteht darin, kämpferische Gefangene zu unterstützen und zu begleiten, aber auch auf Missstände innerhalb der Knäste aufmerksam zu machen. Bisher haben wir vor der JVA Willig und der JVA Köln-Ossendorf Kundgebungen gehalten. Zur Silvester-Vorabend-Demo am 30.12.2020 kamen ca. 50 Menschen. Es gab viele Redebeiträge und es wurde Musik gespielt. Alexia hat ein Wummern in der Ferne gehört. Da wir die Kundgebung vor den Mauern der Männerabteilung gehalten haben und der Trakt der Frauen zu weit entfernt war. Sie hat sich trotzdem sehr gefreut. Seit letztem Jahr drucken wir die Knastzeitung Extrablatt, die wir gemeinsam mit der GG Soli-Gruppe und anderen UnterstützerInnen veröffentlichen und in der Gefangene eine Stimme bekommen. Das Extrablatt kann auch über uns bezogen werden. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir sogenannte politische Grillen, bei denen meist lokale Gruppen und Initiativen zusammenkommen, um sich über ihre politische Arbeit zu informieren und auszutauschen. Ich möchte mich jetzt schon mal bei dem Transratgeber-Kollektiv aus Berlin bedanken, die uns ihre Vorträge für unsere Veranstaltung zur Verfügung gestellt haben. Hiermit einen lieben Gruß nach Berlin. In der Vorstellung von Solidarity 1803 habe ich den Begriff Abolitionismus verwendet. Darauf werde ich jetzt nochmal genauer eingehen. Der Begriff Abolitionismus wurde historisch unter anderem durch die Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei ab Beginn der 1820er Jahre in den USA geprägt. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt Abschaffung oder Aufhebung. Seit den 1970er Jahren wird der Begriff auch international in kriminalpolitischen Diskussionen verwendet, um Bewegungen zu beschreiben, die das Strafrecht in Frage stellen. Diese Bewegungen sprechen sich für eine komplette Änderung des Strafsystems aus, inklusive aller dazugehörigen Institutionen. Dem geht die Annahme voraus, dass das Strafsystem nicht dazu beiträgt, soziale Probleme zu bekämpfen, sondern diese nur verlagert werden. Des Weiteren zeigt sich auch, dass je mehr Gefängnisplätze zur Verfügung stehen, desto mehr Menschen auch eingesperrt werden. Deshalb ist eine weitere Forderung der abolitionistischen Bewegung, keine neuen Gefängnisse zu bauen, sondern im Gegenteil, sofort mit dem Rückbau der einsperrenden Institutionen zu beginnen. Als Alternativen werden von vielen Abolitionistinnen andere Formen des Umgangs mit Bestrafung vorgeschlagen, wie zum Beispiel die Konzepte der Community Accountability, der transformativen Gerechtigkeit und der ausgleichenden Gerechtigkeit. Ich gebe jetzt das Wort weiter an Luna, die etwas zu Transmenschen in der Gesellschaft sagen wird. Ja, hallo, ich bin Luna und ich stehe seit fast 2 Jahren mit Alexia im Briefkontakt. Daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt und deswegen bin ich heute hier als Unterstützung für die Gruppe Solidarity 1803. Ich werde, wie gesagt, etwas über die allgemeine Situation von Transpersonen in der Gesellschaft erzählen und vor allem auch auf die rechtlichen Aspekte der Transition eingehen. Vorab möchte ich sagen, dass ich keine Expertin bin und auch selber nicht betroffen bin. Deswegen freue ich mich ganz besonders, wenn ihr am Ende Anmerkungen, Korrekturen oder Fragen für mich habt. Dann lege ich los. Transsein bedeutet, dass sich Menschen mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, nicht identifizieren und dieses vielleicht ändern möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer Transition, also der Änderung von Merkmalen, die mit einem Geschlecht assoziiert werden. Manche wollen ihren Namen ändern, manche nehmen Hormone oder lassen geschlechtsangleichende Operationen durchführen. Ob Mensch alles oder nichts davon tut, bestimmt nicht, ob eine Person trans ist, das kann nur die Person selber entscheiden. Das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht, oft biologisch genannt, führt zu der Aufteilung von Menschen in 2 Kategorien und einer entsprechenden Behandlung durch Eltern, Institutionen und der Gesellschaft. Dieses zu ändern ist mit erheblicher Mühe verbunden. In Deutschland bestimmt das sogenannte Transsexuellengesetz, wer seine körperlichen und gesellschaftlichen Merkmale, also Name und im Ausweis eingetragenes Geschlecht, verändern darf. Den Prozess beschreibe ich im Folgenden. Ich spreche hier nur über die deutsche Situation, die von vielen PolitikerInnen als sehr fortschrittlich und exemplarisch dargestellt wird. In vielen anderen Staaten ist die Situation für Transpersonen katastrophal. Zum Beispiel möchte ich kurz erwähnen, dass in Ungarn kürzlich beschlossen wurde, dass der Personenstand, also das im Ausweis eingetragene Geschlecht, nicht geändert werden darf. Und weltweit wird fast täglich eine Transfrau, meistens eine Frau of Color, ermordet. Aber nur, weil es woanders schlimmer ist, heißt es nicht, dass es hier in Deutschland keine Verbesserungen geben könnte. Ich möchte einen kurzen Überblick geben, wie der Prozess der Änderung des Geschlechtseintrags in Deutschland aufgebaut ist. Erstens wird die Transsexualität als psychische Krankheit eingeordnet, also alle Transpersonen werden zu kranken, abweichenden Mitgliedern der Gesellschaft erklärt. Am 1. Januar 1981 wurde es Transpersonen mit dem sogenannten Transsexuellen Gesetz, kurz TSG, erstmals möglich, ihren Namen und Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen. Wer seinen Namen oder Geschlechtseintrag ändern möchte, muss dieses beim zuständigen Amtsgericht beantragen. Es folgt ein gerichtliches Verfahren mit einer Anhörung sowie zwei obligatorischen Begutachtungen durch offizielle Sachverständige. Die Kosten für diese Gutachten können bis zu 2000 Euro erreichen und müssen von der antragstellenden Person getragen werden. Genauer zitiere ich jetzt von trans-ident.de, eine Seite von und für Betroffene, und zwar die Frage zu der Vornamen- und Personenstandsänderung. Wird eine Vornamens- und Personenstandsänderung nach dem Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen, Transsexuellen Gesetz von 1980, zuletzt geändert 2009, angestrebt, so ist ein entsprechender Antrag beim zuständigen Amtsgericht zu stellen, das seinen Sitz am Ort eines Landgerichts hat. Der Antrag enthält neben den persönlichen Daten des Antragstellers auch den bzw. die gewünschten neuen Vornamen und die angestrebte Geschlechtszugehörigkeit. Es können Wünsche bezüglich der durch das Gericht zu beauftragenden beiden Gutachter geäußert werden. In der Regel werden diese Vorschläge auch berücksichtigt. Beizulegen sind Kopien von Personalausweis und Geburtsurkunde sowie nach Möglichkeit ein kurzer transsexueller Lebenslauf, zum Beispiel seit wann und wie genau im einzutragenden Geschlecht gelebt wird. Für eine Begutachtung sind in der Regel 1 bis 6 Sitzungen je Gutachter erforderlich. Somit dauert die Erstellung eines Gutachtens 2 bis maximal 9 Monate. Die Voraussetzung für diese Änderung des Personenstands und des Vornamens sind: das Empfinden, nicht oder nicht mehr dem im Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht zuzugehören. Dieses Empfinden muss seit mindestens 3 Jahren vorhanden sein und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sich dieses Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird. Zitat Ende. Seit dem 11.01.2011 gibt es keinen Unterschied mehr in den Voraussetzungen für die Vornamens- und die Personenstandsänderung. Somit kann beides in einem Verfahren beantragt werden. Es ist nicht mehr Voraussetzung, dass Mensch geschieden ist oder dass Mensch sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat. Bereits bestehende Ehen werden durch die Vornamens- und Personenstandsänderung nicht tangiert, sondern bleiben unverändert mit allen Rechten und Pflichten bestehen. Hier noch ein wichtiger Hinweis von mir. Vor 2011 war es also notwendig, eine geschlechtsangleichende Operation vorzuweisen, um den Vornamen und den Personenstand zu ändern. Durch diese Operation werden Menschen zeugungsunfähig. Menschen mussten sich also entscheiden, entweder niemals Kinder zu bekommen oder unglücklich in dem Geschlecht bleiben und lebenslang darunter leiden. Dann noch genauer zu den Gutachten zu der Vornamens- und Personenstandsänderung. Diese beschreiben die persönliche Lebenssituation des Antragstellers unter der besonderen Berücksichtigung der transsexuellen Entwicklung. Von besonderer Wichtigkeit ist die Feststellung, dass die ersten beiden Voraussetzungen für die Vornamens- und Personenstandsänderung, die ich oben erwähnt habe, erfüllt sind. Weiterhin enthalten die Gutachten in der Regel einen Hinweis darauf, dass Komorbiditäten, also andere Krankheiten, ausgeschlossen bzw. hinreichend stabilisiert sind und dass das transsexuelle Empfinden keine anderen Ursachen, wie beispielsweise Schizophrenie, hat. Oftmals werden noch Aussagen über den Intelligenzquotienten und die allgemeine psychische Stabilität gemacht. Die Gutachten haben eine Länge zwischen 6 und 30 Seiten. Hier wird wieder die Pathologisierung sehr deutlich. Sicher, dass es keine Schizophrenie ist oder eine andere psychische Krankheit oder allgemeine Instabilität und warum Angaben wie der Intelligenzquotient nötig sind, wird nicht weiter erklärt. Andererseits ist diese Pathologisierung im deutschen Gesundheitssystem aktuell notwendig, da es ohne Diagnose auch keine Behandlung gibt. Damit also die Krankenkasse die OP-Kosten trägt, muss die betreffende Person eine psychiatrische und/oder psychotherapeutische Behandlung durchführen. Dann nochmal zu der geschlechtsangleichenden Operation. Hier zitiere ich die Voraussetzungen von trans-europa.de, eine Klinik, die diese OPs durchführt. Die Formulierungen sind auch zweigeschlechtlich. Mindestens 6 Monate lang soll eine gegengeschlechtliche Hormontherapie erfolgt sein. Für 1,5 Jahre sollte der transsexuelle Patient psychotherapeutisch betreut und eine Eignung für den Alltag bestätigt worden sein. Zudem müssen uns 2 voneinander unabhängige fachpsychiatrische oder psychologische Gutachten zur Diagnose Transsexualität vorliegen. Ein mit der Thematik erfahrener Arzt, ein Psychiater oder Psychotherapeut, muss die Indikation zur Durchführung einer geschlechtsangleichenden Operation gestellt haben. Des Weiteren benötigen wir eine Erklärung zur Kostenübernahme der geplanten Operationen von der jeweiligen Krankenkasse. Zitat Ende. Auch für andere Maßnahmen der Anpassung an das gefühlte und gelebte Geschlecht, wie zum Beispiel Haarentfernung, Hormonbehandlung und Stimmtherapie, müssen immer wieder Gutachten, Schreiben der Therapeutinnen, Anträge und Nachweise geliefert werden. Es kann vorkommen, dass die Krankenkasse die Kostenübernahme verweigert, worauf ein zermürbender Rechtsstreit folgen kann. Personen, die mit ihrem Geschlecht, der Wahrnehmung und der Diskriminierung in der Gesellschaft schon genug zu kämpfen haben, sehen sich dann auch noch genötigt, für jeden Schritt der Transition monatelang zu warten, müssen entmündigende Verfahren und traumatisierende Untersuchungen über sich ergehen lassen. Nicht selten hindert die berechtigte Angst vor diskriminierenden GutachterInnen, die traumatisierende und pathologisierende Fragen stellen, Menschen an ihrer Transition. Viele Betroffene berichten, sich wie auf einer Anklagebank gefühlt zu haben, wo versucht wird, ihnen das gefühlte und gelebte Geschlecht abzusprechen, den kleinsten Fehler zu finden, der zeigt, dass sie nicht trans genug wären. Fragen zur Unterwäsche, zu Toilettengängen, zu Sexualpraktiken, zur Kindheit und Gewalterfahrungen gehören zum Standard. Oder schlimmer noch, entwürdigende Kommentare und Bemerkungen auf allen Ebenen des Prozesses, von BeamtInnen an Schaltern, zu ÄrztInnen und Pflegepersonal im Krankenhaus, zu den Beauftragten der Krankenkasse. Was ich bisher gesagt habe, bezieht sich auf den Prozess der medizinischen Transition. Gleichzeitig leben Transmenschen in einer transfeindlichen Gesellschaft. Wir alle kennen transphobe Witze und Sichtweisen, die ich hier nicht reproduzieren möchte, da sie sprachliche Gewalt darstellen. Und Witze, starrende Blicke, intime Fragen und Beleidigungen sind nicht der Höhepunkt der Gewalt. Oft sind Menschen, in den allermeisten Fällen Cis-Männer, also Menschen sind cis, wenn sie sich mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, identifizieren. Cis-Männer sind oft so wütend über diesen Ausbruch aus den starren Grenzen des vorgegebenen Geschlechts, dass sie körperliche Gewalt gegen Transpersonen einsetzen. Diese Gewalt führt nicht selten zum Tod. Auch hier spielen natürlich intersektionelle Aspekte eine Rolle. Intersektionalität ist ein Begriff einer schwarzen US-amerikanischen Feministin und beschreibt das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen. Transpersonen werden transphob diskriminiert, Frauen sexistisch diskriminiert, rassifizierte Menschen rassistisch diskriminiert, arme Menschen klassistisch und so weiter. Wenn mehrere dieser Diskriminierungserfahrungen zusammentreffen, wird die spezifische Gewalt und Ausgrenzung als intersektionell beschrieben. Zum Beispiel erfährt ein weißer Transmann andere Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen als eine schwarze Transfrau. Aufgrund der transphobischen Gesellschaft gibt es für arme und oder of color Transfrauen kaum Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, so dass diese oft gezwungenerweise in der Sexarbeit landen, wo wiederum ihr Leben deutlich stärker in Gefahr ist. Transmenschen leiden unter Diskriminierung in der Familie, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, im Gesundheitssystem und eigentlich fast überall. Das führt zu Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, psychischen Problemen, gesundheitlichen Problemen, Isolation und im Endeffekt auch zu einer gesteigerten Selbstmordrate. Dazu ein kleines Beispiel. Die Lebenserwartung einer schwarzen Transfrau in den USA beträgt durchschnittlich 35 Jahre. Im Beispiel von Alexia wird auch deutlich werden, dass Transpersonen oft nicht wissen, wer sie unterstützt und wer Gewalt ausüben wird. Die Gewalt kommt aus allen Richtungen, von Eltern und engen Beziehungspersonen zu Fremden. Im Knast können es die Schließer und die Mitgefangenen gleichermaßen sein. Dadurch wird es stark erschwert, Vertrauen zu Menschen aufzubauen. So. Ich komme gleich zum Ende. Ich wollte noch kurz sagen, was wir dagegen tun können. Und zwar, das ist erstens, das gewählte Geschlecht einer Person bedingungslos zu akzeptieren, die richtigen Pronomen und den gewünschten Namen zu benutzen, keine intimen Fragen zur Vergangenheit, zur Kindheit, zu dem Körper und zum Transitionsprozess zu stellen. Und ich sage es nur so kurz, aber eigentlich ist es das Schwerste, die starren Geschlechtergrenzen in unseren Köpfen abzubauen. So, damit wäre mein Teil jetzt durch und Robin wird noch genauer auf das Thema Transpersonen im Gefängnis eingehen, zuerst im internationalen Kontext und dann in Deutschland. Stimmt, danke Luna. Genau wie Luna gerade eben schon gesagt hat, werde ich jetzt was zu Transmenschen in Haft sagen. Und zwar möchte ich da gerne erstmal nach Südamerika schauen, und zwar nach Argentinien und dann nach Italien, dann nach Österreich und dann nach Deutschland. Und anschließend werde ich noch etwas zur allgemeinen Gesundheitsversorgung in Haft sagen und auf Schwierigkeiten der Transition in Haft eingehen. In Buenos Aires, Argentinien, gibt es eine extra Abteilung für Transmenschen in einem Gefängnis. In anderen Gefängnissen sind jedoch nach wie vor Transfrauen in Männergefängnissen untergebracht. Laut Untersuchungen gab es in den Abteilungen für Transpersonen leichte Verbesserungen, was transfeindliche Gewalt angeht. Es wird jedoch nach wie vor von Menschenrechtsverletzungen berichtet. In einer Untersuchung, welche von der Transorganisation O Trans Argentina zwischen 2018 und 2019 geführt wurde, wird die Situation der Transfrauen in den Gefängnissen der Provinz Buenos Aires beschrieben. Als Ergebnis von Interviews mit den gefangenen Transfrauen in Haft stellte O-Trans fest, dass es zu allgemeinen transfeindlichen Situationen kommt. Wie zum Beispiel die Nichtanerkennung der selbsternannten Identität. Außerdem wurde festgestellt, dass es eine unzureichende medizinische Versorgung gibt. Zusätzlich zu dem oft fehlenden Zugang zu Hormonbehandlungen und oder geschlechtsangleichenden Operationen. Des Weiteren wird von körperlicher, transfeindlicher Gewalt bis hin zu Vergewaltigung von Transgefangenen berichtet. Es zeigt sich eine intersektionale Dimension darin, dass 65% der Transmenschen in Haft einen Migrationshintergrund haben, wodurch sie schon außerhalb des Gefängnisses Diskriminierung erfahren und oft einer stärkeren Kriminalisierung ausgesetzt sind. In diesem Bericht wird auch aufgezeigt, dass ab 2016 willkürliche Verhaftungen, Diskriminierung und Folterung von Transmenschen massiv angestiegen sind. Jetzt blicken wir nach Italien. In ein paar italienischen Gefängnissen gibt es extra Abteilungen für Transmenschen. In zwei wissenschaftlichen Untersuchungen von 2018 wird aufgezeigt, dass es schwer ist, eine einheitliche Lösung zu finden, da die interviewten Transfrauen die isolierte Unterbringung zum Teil auch kritisieren. Sie sagen, dass die extra Abteilungen zu noch mehr Stigmatisierung, Isolation, also weniger menschlichen Kontakten führen. Kommt man damit den einzelnen anderen Transgefangenen nicht klar, dann ist es noch komplizierter, Anschluss zu finden, als in den deutlich größeren Abteilungen, in zum Beispiel Männergefängnissen. In Österreich gibt es zwei wissenschaftliche Untersuchungen, welche Transfrauen in österreichischen Gefängnissen interviewen, um mehr über ihre Situation herauszubekommen. In der Untersuchung von Yvonne Czermak zeigt Czermak auf, dass ein gesetzlicher Schutz vor Diskriminierung von Transmenschen in Haft nicht vorhanden zu sein scheint. Die Unterbringung scheint wie laut Gesetz je nach eingetragenem Personenstand zu erfolgen. Es scheint nur Einzelfallentscheidungen zu geben in Bezug auf die Unterstützung bei einer gewünschten Behandlung mit Hormonen und/oder Operationen. Die Bachelorarbeit von Eva Feuchtenhofer, in der zu Transpersonen im österreichischen Straf- und Maßnahmevollzug geforscht wird, bestätigt die Aussagen von Czermak im Wesentlichen. Jetzt kommen wir zu Deutschland. Die Situation in Deutschland ist ähnlich wie in Österreich. Durch den sogenannten Trennungsgrundsatz in den Strafvollzugsgesetzen ist eine binäre Trennung nach Personenstand laut Gesetz festgelegt. Nach bisherigen Informationen, welche nicht wissenschaftlich belegt sind, wird jedoch nach Einzelfall entschieden. Auch in Bezug auf die Unterbringung nach Personenstand. Das heißt, dass manchmal auch Transfrauen, welche eine offizielle Personenstandsänderung hinter sich haben, trotzdem in ein Männergefängnis verlegt werden. Die Frage bleibt hier auch, wie in der Zukunft mit Menschen mit dem Personenstand divers umgegangen werden wird. Nur eine wissenschaftliche Untersuchung beschäftigt sich mit dem Thema in Deutschland, aber auch nur aus juristischer Sicht. Durch die Änderung in dem sogenannten transsexuellen Gesetz, kurz TSG, in den letzten Jahren, ist diese Untersuchung jedoch zum Teil veraltet. Auch die dort genutzte Sprache in Bezug auf Trans und die Definition von Trans an sich lesen sich wissenschaftlich überholt. Die Arbeit ist auch sehr einseitig auf juristische Probleme bezogen, beziehungsweise versucht nur zu argumentieren, wie das TSG in den Gefängnissen besser umgesetzt werden könnte. Auch zum Beispiel nicht-binäre Menschen, also Menschen, welche sich weder männlich noch weiblich definieren, wird gar nicht eingegangen. In Deutschland ist die aktivistische Arbeit zu dem Thema Trans und Haft erst in den Anfängen. Es gibt wenige Gruppen, welche sich mit dem Thema auseinandersetzen. In den größeren queeren Organisationen gibt es zwar vereinzelt Unterstützungsarbeit von Transmenschen im Gefängnis, jedoch keine größere theoretische und grundsätzliche Auseinandersetzung hierzu. Beamtinnen in Gefängnissen sind nicht ausgebildet zu queeren Themen allgemein, und es bleibt die Frage, ob erzwungene Fortbildungen etwas an den reellen Umgang ändern würden. Die wenigen Erfahrungsberichte, die es bisher von Transmenschen in Gefängnissen in Deutschland gibt, sind sehr negativ. Es wird von Diskriminierung hauptsächlich durch BeamtInnen berichtet, jedoch auch über Schwierigkeiten, medizinische Versorgung in Bezug auf Operationen und/oder Hormonabgabe zu erhalten. Es gibt Berichte von Einzelunterbringungen in Isolationshaft von Transfrauen im Männer-, aber auch im Frauengefängnis. Solche Entscheidungen begründen die Gefängnisleitung oft mit der Sicherheit und Ordnung in den jeweiligen Gefängnissen, die angeblich durch Transmenschen gefährdet würden. Jetzt komme ich zu der allgemeinen medizinischen Versorgung in Haft in Deutschland. Die allgemeine medizinische Versorgung aller Menschen im Gefängnis in Deutschland ist eher schlecht. Es wird oft nur das Allernotwendigste versorgt. Und es mangelt an Personal. Dadurch, dass es keine freie Arztwahl gibt, ist der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu den ÄrztInnen und auch TherapeutInnen, welche in dem Gefängnis angestellt sind, sehr erschwert. Dies trifft Transmenschen besonders, dass für sie schon oft außerhalb der Gefängnisse schwer ist, eine gute medizinische Versorgung zu erhalten. So berichten viele Transmenschen von transfeindlichen Ärztinnen und dadurch resultierende mangelhafte medizinische Versorgung. Schwer ist vor allem eine Transition mit Hormonen etc. erst im Gefängnis zu beginnen. Wenn Hormone schon offiziell vorher genommen wurden, muss das Gefängnis die Behandlung weiterführen. Der offizielle Beginn einer Transition wird manchmal verwehrt, mit der Begründung, man kann ja auch bis nach der Haft warten. Dasselbe gilt für Operationen. Hier wird manchmal zum Beispiel auch einfach behauptet, die Nachversorgung der Operation wäre nicht möglich. Da es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt, scheint ein Transitionsbeginn in Haft oft schwer legal einzufordern zu sein. Dies ist immer abhängig von dem Wohlwollen der Leitung des Gefängnisses, der SozialarbeiterInnen und des medizinischen Personals, welche diejenigen sind, die darüber entscheiden. Ob eine Person in Haft offiziell eine Hormontherapie, Operation oder auch die legale Personen- und Vornamensänderung durchführen darf. Auch eine eventuell gewünschte therapeutische Unterstützung, um den eigenen Weg zu begleiten, scheint schwer umsetzbar, denn wie kann Vertrauen zu Therapeuten hergestellt werden, die man nicht selber auswählen kann und die durch den Vollzugsplan mit daran beteiligt sind, wie lange Menschen im Gefängnis bleiben müssen. Jetzt komme ich zu den Informationen, also wie Menschen, die in Haft sind, sich informieren können. Viele Transmenschen wenden sich in ihrem Leben an Selbsthilfegruppen, um sich auszutauschen, aber auch um sich zu informieren, zum Beispiel über medizinische und legale Schritte. Vom Gefängnis aus sind solche Selbsthilfegruppen jedoch schwer erreichbar und auch anders an Informationen zu kommen ist schwer bis unmöglich, da der Zugang zum Internet in Deutschland in den Gefängnissen nicht erlaubt ist. Ein weiteres Problem kann das Beschaffen von Hilfsmitteln, zum Beispiel Perücken, aber auch von Kosmetika und Kleidung sein. Selbst wenn diese erlaubt sein sollten, sind die Produkte oft nicht oder nur erschwert einkaufbar, da viele Gefängnisshops zum Beispiel nur Frauen- bzw. Männerprodukte verkaufen. In einem Männergefängnis Schminkprodukte zu bekommen, kann unter Umständen also schwer bis unmöglich sein. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, dass es das Transratgeber-Kollektiv in Berlin gibt und die haben eine Broschüre rausgebracht mit dem Titel Informationen für Transmenschen in Haft und Freundinnen und Unterstützerinnen. In der Broschüre werden Dinge erklärt, die für Transmenschen in Haft wichtig sind. Es werden Wege gezeigt, wie Menschen zum Beispiel ihren Namen, aber auch ihren Körper an das Geschlecht anpassen können, als dass sie sich selber verstehen. Die AutorInnen haben versucht, eine einfache Sprache zu verwenden, um vielen Menschen Zugang zu den enthaltenen Informationen zu ermöglichen. Die Broschüre ist auch in anderen Sprachen erhältlich. Wir haben auch auf unserer Website einen Link zu der Gruppe Transratgeber aus Berlin. Da könnt ihr auch gerne mal nachschauen und da kann man die Broschüre auch bestellen. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne an uns wenden, an unsere E-Mail-Adresse. Wir haben auch ein paar Exemplare davon und können die auch verteilen. So, jetzt übergebe ich das Wort wieder zurück an Bernd. Etwas zu Alexia sagen wird. Ja, danke. Jetzt möchten wir gerne über Alexia Metke als Person und ihren Kampf um Anerkennung ihrer Persönlichkeitsrechte und die Fortsetzung ihrer Transition sprechen. Als wir sie durch andere Gefangene kennenlernten, haben manche von uns sie geschrieben und andere sie direkt besucht. Dadurch entsteht natürlich immer sehr schnell eine sehr persönliche Verbindung zu den Gefangenen. Als Gefangene war sie in einer Situation, in der sie schon die ersten Schritte in die Öffentlichkeit begonnen hatte. Dennoch war sie im Knast und in ihrem privaten Leben ziemlich allein. Sie hatte keine Besuche und auch sonst war es in Willig 2 sowohl mit den Schließerinnen als auch mit den anderen Gefangenen oft unerträglich. Damals wurde uns zum ersten Mal bewusst, was für eine Kraft Alexia haben musste, um in dieser Situation der Gefangenschaft durchzuhalten, wo Diskriminierung und Diffamierung jederzeit aus jeder Richtung kommen können und natürlich auch kommen und weiterhin kommen. Durch wöchentliche Besuche und viel Briefverkehr mit uns konnten wir uns recht schnell ein, wenn auch von außen betrachtetes, Bild davon machen, wie schwer Alexia der Alltag gemacht wurde und wie sehr sie um die Erfüllung auch der geringsten Rechte streiten musste. Als Beispiel sei hier ein Beispiel aus Ossendorf genannt, ein Nabelbruch, der ihr durch die Arbeit in der JVA widerfahren ist. Trotz Entzündung und Schmerzen hat sich der Knast erst nach 10 Tagen auf Drängen des Anwalts dazu herabgelassen, sich ernsthaft medizinisch darum zu kümmern. Nach 10 Tagen hatte sie das Schlimmste aber natürlich schon hinter sich, zum Glück ohne schwerwiegendere Folgen. Auch hat sie sich zwischenzeitlich in Willig II für die Gefangenengewerkschaft engagiert und wurde in ihrem Block zur Haussprecherin gewählt. Daraufhin war ihre erste Aktion, dass sie in einem langen Schreiben an die Anstaltsleitung die vielen kleinen Verfehlungen der JVA anprangerte und eine Verbesserung der Versorgung der Gefangenen verlangte. Dabei ging es vor allem um Dinge des täglichen Lebens, von der Bereitstellung von Putzmitteln für die Zellen bis zu speziellen Ernährungswünschen. Dieses Engagement fiel natürlich sofort unangenehm auf und sie wurde in den offenen Bereich verlegt. Dadurch war sie dann keine Haussprecherin mehr und konnte sich an dieser Stelle auch nicht mehr für die Belange anderer Gefangener einsetzen. Das Schwerwiegendste war und ist allerdings immer noch die Verweigerung der JVA, sowohl in Willig als auch in Köln, ihre Transition fortsetzen zu können. Ihre letzte geschlechtsangleichende Operation war schon terminiert, als sie verhaftet wurde. Zum Glück hatte sie aus Zufall ein Schreiben dabei, das ihre Personenstandsänderung belegen konnte, sonst wäre sie auch noch direkt in einen Männerknast gekommen. Aber auch im Frauenknast wird sie von Knastleitung und Schließerin diskriminiert und ihr Leidensdruck aufgrund der fehlenden Operation wird nicht ernst genommen. Dagegen setzt sie sich jetzt seit über 2 Jahren zur Wehr. Regelmäßige Besuche der Transberatung Düsseldorf halfen ihr dabei genauso wie Kontakte zu verschiedenen Politikerinnen, die sich ebenfalls für die Rechte transidenter Menschen im Knast einsetzen. Auch beschrieb sie dem Petitionsausschuss des Landes NRW ihre Situation und verlangte Verbesserung. Um es vorwegzunehmen, nach einer Stellungnahme der JVA Willig II sah der Petitionsausschuss allerdings letztendlich keinen Handlungsbedarf, was Alexis Situation angeht. Ihr erster Anwalt versuchte, die Operation möglich zu machen, indem er eine Haftunterbrechung einklagen wollte. Das hat leider nicht funktioniert und letztendlich muss Alexia auf die Prüfung der medizinischen Notwendigkeit klagen. Das würde das Bestellen eines Gutachters einer Gutachterin nach sich ziehen, der die dann die medizinische Notwendigkeit bescheinigen muss. Daraufhin könnte der Knast Alexias weitere Transition nicht länger verhindern. Der Witz daran ist, dass auch der medizinische Dienst der JVA und jeder JVA diese medizinische Notwendigkeit ohne weiteres bescheinigen könnte, was aber natürlich nicht passiert. Nicht zuletzt daran wird deutlich, welchen Stellenwert Persönlichkeitsrechte innerhalb der JVAs haben. Nach der Ablehnung der Haftunterbrechung wurde dann von einem neuen Anwalt, der sich der Sache aus persönlicher Überzeugung angenommen hatte, eine Klage auf Anerkennung der medizinischen Notwendigkeit vorbereitet. Vorher jedoch versuchte Alexia, von Willig II nach Köln verlegt zu werden. Alle waren der Auffassung, dass sich ihr Kampf von Köln aus besser verwirklichen ließe. Ihre Unterstützerinnen sind in Köln, ebenso ihr Anwalt. Auch hat sie schon mal in Köln gelebt und hoffte, hier auf mehr Verständnis zu stoßen und sich ein Leben nach dem Knast aufbauen zu können. Das wurde aus Köln jedoch abgelehnt. Die JVA Ossendorf behauptete, erst für Alexia zuständig zu sein, wenn sie in den offenen Vollzug käme. Zu diesem Zeitpunkt war Alexia kurz davor, Klage einzureichen. In derselben Zeit fragten verschiedene Politikerinnen in Willig II nach Alexias Situation. Auch wurde von Mandoline Rutkowski ein Artikel über Alexia in der Zeitschrift Neues veröffentlicht und zu guter Letzt schrieb der Petitionsausschuss der JVA und verlangte eine Stellungnahme. Dann kam Covid-19. Die Besuche wurden gestrichen und es konnte nur noch telefoniert werden. Das war aber auch Glück im Unglück. Da sie sich im offenen Bereich, heißt ein Trakt mit geöffneten Zellen, befand, hatte sie das Recht, jeden Tag 15 Minuten zu telefonieren. Ab diesem Zeitpunkt bis zu ihrer Verlegung nach Köln konnten wir also täglich miteinander sprechen und kriegten sehr genau mit, was in der JVA geschah. Auch konnten wir Alexia nach dem Befinden anderer Gefangener fragen, zu denen der Kontakt erschwert wurde und sie konnte sich kümmern. In mindestens einem Fall hat das auch sehr geholfen. In dieser Phase hatte der Frauenknast Willig II gerade einen neuen Anstaltsleiter bekommen, der mit den Entscheidungen seiner Vorgängerin und den zwischenzeitlichen Interimsleitern eigentlich, zumindest öffentlich, nichts zu tun hatte. Das hätte in diesem Moment eigentlich auch dazu führen können, dass der neue Anstaltsleiter versucht, geschehenes Unrecht wieder gut zu machen und Alexias Transition zu unterstützen. Das hatte zuerst auch den Anschein. Und an diesem Punkt, wir befinden uns jetzt im Sommer letzten Jahres, Alexia wird überraschend zum Anstaltsleiter zitiert, möchten wir Alexia selbst erzählen lassen, was dann passierte, und zwar aus einem Brief vom 3. Oktober letzten Jahres. Die Odyssee geht weiter. Köln, den 3. Oktober 2020. Hallo an alle. Seit dem 22. Juni 2020 bin ich jetzt in der JVA Köln. Durch ein Gespräch mit der Anstaltsleitung in Willig II wurde mir mitgeteilt, dass alle medizinischen Leistungen und die Verlegung nach Köln genehmigt seien und mir alles zusteht. Diese Entscheidung kam in Willig völlig überraschend. Wobei ich an dem Tag um 15 Uhr dem Anstaltsleiter gegenüber eine Schweigepflichtsentbindung des medizinischen Dienstes unterschreiben sollte. Um 16.30 Uhr war er dann da. Frau Metke, wir machen hier mal einen Cut. Sie haben in allen Punkten recht. Alle Leistungen stehen Ihnen zu. Sie können auch nach Köln verlegt werden. Das ist mit Köln und dem Ministerium abgesprochen. Entscheiden Sie sich jetzt, bitte. Das waren die Worte im Entscheidenden. Ich bat um Bedenkzeit bis Montag, damit ich meinen Anwalt und mit meiner Frau sprechen konnte. Das wurde mir zugebilligt. Montags dann bekam der Anstaltsleiter ein Schreiben von mir, die Entscheidung schriftlich meinem Anwalt zuzusenden. Auch das hat er mir zugesagt. Mittwochs erfuhr ich dann, dass ich am Montag, dem 22. Juni, im Einzeltransport nach Köln verlegt werden sollte. Montagmittag kam ich dann in Köln an. Dort schrieb ich gleich Anträge an die Sozialarbeiterin, den medizinischen Dienst und die Arbeitsverwaltung. Dienstags kam dann die Sozialarbeiterin und wir sprachen kurz über die weitere Vorgehensweise in Sachen Arbeit. Beim medizinischen Dienst waren sie etwas überwältigt, ob meine Akte mitgekommen sei, wegen der medizinischen Leistungen. Die Ärztin war überfordert. Mittags kam dann der Leiter des medizinischen Dienstes. Er hätte meine Akte gelesen und die Leistungen stünden mir zu, aber er wisse nicht, wie es realisiert werden könne. Er wollte sich kümmern. Am Mittwoch, den 24. Juni, wurde ich dann zum Gespräch mit der Abteilungsleitung geholt. Man wolle mich kennenlernen. Mein Ruf sei mir ja vorausgeeilt und mit Anwälten hätte es die JVA nicht so gerne. Sie fangen hier ganz neu an. Wir müssen sie erstmal kennenlernen, gehen aber unvoreingenommen an die Sache, also an mich, heran. Ich stellte bei dem Gespräch meinen Standpunkt klar, dass ich nicht wieder 22 Monate rummache, um Ergebnisse zu bekommen, und fragte nach, was denn mit meiner Progressionsprüfung für den offenen Vollzug sei, ob diese Prüfung weiter verfolgt würde. Darauf wurde mir gesagt, dass man es prüfen würde. Es wurden dann Anträge von mir für Epilation, Logopädie und so weiter gestellt. Das war dann wohl schon zu viel. Man wollte von mir Bescheinigungen haben, ob diese Maßnahmen aufgrund meiner Transidentität denn wirklich nötig sind. Was ja aber eigentlich auch schon bestätigt wurde. Einmal wurde mir mein Gynocardin-Gel zur Hormonbehandlung nicht rechtzeitig bestellt, wobei gesagt wurde, ich solle mal die Füße stillhalten. Sei ja nicht so notwendig. Nachdem mein Anwalt dann ein Schreiben an die Abteilungsleitung gesendet hat, wurde ich am 7. August zum Gespräch mit der Leitung des medizinischen Dienstes und der Abteilungsleitung geholt. Wobei festgeschrieben wurde, dass die nötigen Hormone vorgehalten werden sollten und dass ich die Adressen von LogopädInnen für die Epilation und Kliniken zur GAOP, geschlechtsangleichender Operation, besorgen solle, was ich auch zeitnah machte. Mein Vollzugsplan sollte bald erstellt werden, damit es vorangeht. Dieses wurde auch meinem Anwalt in schriftlicher Form übermittelt. Bis dato hat sich bei den medizinischen Leistungen allerdings nichts getan. Die Vollzugsplankonferenz war am 16. September und mir wurde eröffnet, dass ich keinen offenen Vollzug bewilligt bekommen werde, denn laut der JVA Willig II sei ich nicht gemeinschafts- und nicht konfliktfähig. Ich solle mich hier erstmal beweisen, meine Ausbildung nachweisen, da sie nicht glaubten, dass ich einen Meisterbrief habe und so weiter. Den Vollzugsplan habe ich dann erst am Nachmittag erhalten, wobei dort drin stand, dass die JVA Willig II schon am 15. Mai meinen offenen Vollzug abgelehnt habe. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in Willig. Die Sozialarbeiterin S&O, Sicherheit und Ordnung, die Bereichsleitung und die Abteilungsleitung haben mich kaputt geschrieben. Genau die Personen, die mich in Willig massiv diskriminiert haben. Auch hatten sie meinem damaligen Anwalt über die Anstaltsleitung geschrieben, dass mein behandelnder Arzt alle medizinischen Leistungen per Telefon abgelehnt hätte. Derselbe Arzt bestätigte mir schriftlich, dass er nie mit der JVA gesprochen habe. Auch das lag dem Petitionsausschuss vor, wobei sich Willig dem Petitionsausschuss gegenüber dazu auch äußern sollte. Ich habe hier in Köln also den Vollzugsplan nicht anerkannt und die Abteilungsleitung angeschrieben. Das war Ende September, wobei ich meinen Rechtsanwalt im persönlichen Gespräch darüber informiert habe. Daraufhin wurde ich zur Abteilungsleitung geholt. Der Passus der Ablehnung aus Willig wurde gestrichen, wobei ich dem ganzen Vollzugsplan widersprochen habe. Hier im Haus hat sich noch niemand mit mir beschäftigt. Und Transidentität ist hier ein Fremdwort und für die Justiz nicht greifbar. Niemand hat es bis jetzt gewagt, die Weiterentwicklung aller nötigen Maßnahmen einzufordern. Das ist komplettes Neuland. Also werden wir jetzt einen Weg gehen, der für die JVA Köln nicht angenehm sein wird. Jetzt muss Gutachterin, die Traumatisierung in der Haft und die Notwendigkeit der medizinischen Leistungen feststellen, damit sich endlich etwas bewegt. Für mich wird es jeden Tag schwerer und schwerer. Ich werde jeden Tag an mein altes Leben als Mann erinnert. Sei es morgens, wenn ich mich rasieren muss, sei es an meiner noch männlichen Stimme oder sei es unter der Dusche durch mein noch vorhandenes falsches Geschlecht. Ich wurde und werde durch mein altes Geschlecht schon so oft in Haft stilisiert, was für mich jeden Tag eine Belastung ist. Es reicht mir ganz einfach. Diese Intoleranz, die es hier gibt, sei es unter den Inhaftierten oder seitens der Bediensteten, wie es in Willig war. Das geht einfach nicht mehr. Ich ziehe Kraft aus der super Unterstützung seitens der Gruppe Solidarity 1803, meines Anwalts, der Transberatung Düsseldorf, von Tessa Ganserer von den Grünen Bayern, des Transratgeberkollektivs aus Berlin und der Redakteurin Mandoline Rutkowski, deren Artikel über mich in der Neuss hier wie eine Bombe eingeschlagen hat, obwohl er in Willig entstanden ist. Als Resultat wurde mir faktisch ein Presseverbot ausgesprochen, dass ich keinen weiteren Artikel mit Birte Berghöfer für das neue Deutschland machen dürfe. Da sehen wir, wie sehr die JVA Angst vor schlechter Presse hat und versucht, alles, was in Haft geschieht, zu deckeln, damit ja keine Kritik aufkommt. Also bin ich für jede Unterstützung, die wir bekommen können, sehr dankbar. Wobei wir alle zusammen einen Weg beschreiten können, der für viele transidente Menschen in Haft wegweisend sein kann. Dass es endlich eine bundesweite Änderung des Strafvollzugsgesetzes gibt. Zumindest in Berlin gibt es schon mal einen Neuentwurf, der auch auf Trans-, Inter-Personen und so weiter in Haft eingeht. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wäre ich noch lange nicht so weit. Durch alles, was ihr macht, gebt ihr mir die Kraft zu überleben. Besonders danken möchte ich meinen persönlichen UnterstützerInnen, die mich bei Besuchen, beim Skypen, beim Telefonieren und durch Briefe aufbauen. In diesem Sinne, eure Alexia. Ja, an dieser Grundsituation hat sich bisher leider nicht viel geändert. Alexia wird hingehalten und ihr werden Versprechungen gemacht, dass sich die Dinge bald zum Besseren wenden werden. Allerdings ist davon nichts zu spüren. Auch die alte, neue Abteilungsleiterin in Köln hält es nicht für nötig, Alexias Leidensdruck anzuerkennen und sich dementsprechend zu verhalten. Es konnten ein möglicher Arbeitsplatz und ein Zimmer in einer WG für Alexia gefunden werden. Auf dieser Grundlage hat sie im Dezember jetzt Lockerung beantragt, was die Voraussetzung für den offenen Vollzug ist. Sollte das abgelehnt werden, was der Knast schon angekündigt hat, wird geklagt. Seit heute wissen wir, dass die JVA-interne Konferenz dazu am jetzigen Donnerstag stattfinden wird, also am kommenden Donnerstag. Falls das soweit kommt, wovon wir ausgehen, also falls abgelehnt wird, dann werden wir versuchen, das durch eine öffentliche Kampagne zu unterstützen. Und natürlich bitten wir euch alle, am Donnerstag und davor und danach die JVA anzurufen und sich nach Alexia zu erkundigen und deutlich zu machen, dass sich viele Menschen dafür interessieren. Für Alexia und alle anderen transidenten Menschen im Knast. Gefangene an sich sind schon unsichtbar in der Gesellschaft und kaum ein Mensch setzt sich für sie ein. Und transidente Menschen im Knast sind die Geister unter den Unsichtbaren. Ihre Existenz im Knast mit all den Folgen für sie wird schlicht ignoriert. Es gibt sie nicht. Besonders deutlich wurde das zum Beispiel am Kommentar eines Knastarztes, er würde keine Schönheitsoperationen verschreiben. Oder einer Sozialarbeiterin, Alexia solle sich nicht so haben, trans sei schließlich auch nur eine Modeerscheinung. Das ist es nicht. Es geht um individuelle Freiheit und die Anerkennung der Menschenwürde für alle. Nicht mehr, aber bestimmt auch nicht weniger. Und um das etwas zu spezifizieren, möchten wir am Ende noch Alexias Forderung an die JVAs in Deutschland zur Anerkennung der Persönlichkeitsrechte auch von transidenten Menschen in Gefangenschaft zitieren. Erstens. Trennungsgrundsätze sollten einzelfallorientiert entschieden werden und der Person zugeschnitten sein, auch ohne Personenstandsänderung. Die Entscheidung soll auf eine Selbstauskunft der Person definiert werden. Zweitens, keine Isolationshaft. Drittens, Einzelunterbringung und eigene Duschzeiten. Viertens, Recht auf Änderung des Personenstandes. Fünftens, Verbleib in der Krankenkasse, damit eine trans-intersensible Gesundheitsversorgung gewährleistet ist. Sechstens, Recht auf medizinische Transition in allen medizinischen Leistungen. Siebtens, Recht auf freie Arztwahl, Gutachter und so weiter. Achtens, Recht auf Identitätsgeschlecht entsprechende Hilfsmittel, sei es Perücken, Kleidung, Kosmetika und viele mehr, beziehungsweise Zusendung von außen. Neuntens, Schulungen des Vollzugspersonals, um ein Bewusstsein der Bedürfnisse einzugehen. Zehntens, Recht auf Beratungsstellen, deren Unterstützung im Vollzug. Elftens, einzelfallorientierte Entscheidungen im Vollzug. Zwölftens, Flexibilität bei der Vollzugsplanung und Unterbringung. Dreizehntens, Internetzugang zu Beratungsstellen. Vierzehntens, Schutz vor psychischer und physischer Gewalt. Danke. Abschließend möchten wir natürlich nochmal hinzufügen, dass wir natürlich für die endgültige Abschaffung aller Knäste sind und das Strafsystem für nicht reformierbar, sondern für einen Grundfehler halten. In diesem Sinne möchten wir uns an dieser Stelle schon mal für eure Aufmerksamkeit bedanken und sind gespannt, ob es Fragen gibt. Wir haben hier großartige Unterstützung hinter den Kulissen zugeschaltet, die uns die Fragen aus dem Chat, soweit welche kommen, übermitteln wird. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch ganz besonders dem Lotter Kneipenkollektiv danken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Achtet bitte auf Ankündigungen auf der Lotter TV-Seite. Dieses war nicht unsere letzte Veranstaltung. Die nächste ist schon in Planung. Und natürlich braucht auch die Lotter unsere finanzielle Unterstützung. Und Robin wird jetzt versuchen, dem Ganzen hier so etwas wie eine moderative Form zu geben. Ja, genau. Das war jetzt erstmal soweit der Vortrag und jetzt versuchen wir das so ein bisschen in einer offeneren Form zu machen. Ich habe auch noch ein paar Fragen an Luna und Bernd und zwar in Bezug auf Covid-19. Also Luna, du hast gerade eben davon gesprochen, dass du mit Alexia durch Skype in Kontakt bist und da würde mich jetzt interessieren, wie sich denn dein Kontakt zu Alexia oder auch deine Unterstützungsarbeit durch Covid-19 verändert hat. Also, ich habe mit Alexia, als sie in Willich war und vor der Pandemie, nur durch Briefe kommuniziert und sie auch einmal besucht. Dann kam die Pandemie und wie Bernd auch schon gesagt hat, war das für Alexia relativ gut, da sie im offenen Trakt jeden Tag 15 Minuten mit uns telefonieren konnte. Das war eine große Verbesserung. Ja, seitdem in Köln sind, glaube ich, jetzt auch Skype-Besuche möglich gemacht worden. In Willich war das nicht der Fall. Wobei die Skype-Besuche aufgrund von Personalmangel auch oft verschoben werden oder ganz ausfallen. Ja, aber ich glaube, Alexia hat 3-mal im Monat das Recht auf einen Skype-Besuch. Genau, jetzt habe ich heute tatsächlich mit dir telefoniert und Alexia hat gesagt, dass ab nächster Woche Präsenzbesuche komplett gestrichen werden. Diese wurden im Zuge der Lockerungen jetzt wieder ermöglicht, 1-mal im Monat und 3-mal diese Skype-Besuche. Stattdessen soll es ab nächster Woche keine Präsenzbesuche mehr geben. Bernd, möchtest du etwas hinzufügen? Ja, ich würde nochmal auf... Willst du das Mikrofon auch haben? Ja, das wäre nett. Ich würde nochmal kurz auf Willich zurückkommen, wo durch die offene Abteilung konnte sie halt jeden Tag telefonieren und das haben wir ja auch alle sehr genossen, also sie eingeschlossen. Das war wirklich toll, dass da täglich diese Isolation durchbrochen werden konnte. Aber es war sowohl uns als auch Alexia klar, dass das natürlich eine extrem privilegierte Situation war, weil es den meisten Gefangenen nicht so erging, die A, wenn sie nicht auf der offenen Abteilung waren, nicht täglich telefonieren konnten oder B, die eventuell kein Geld hatten zu telefonieren oder auch niemanden hatten anzurufen, in völliger Isolation im Knast saßen. Also Covid hatte oder hat immer noch ganz dramatische Folgen für die Gefangenen in den Knästen. Und wir haben über Alexia bzw. über eine Angehörige, die sie an uns gewandt hat, in Willich auch mitgekriegt, dass es Gefangene gab, die... Natürlich ist Gefangenschaft das Extremste, was dir in dein Leben eingreifen kann, weil es keine Momentaufnahme ist, sondern es ist auf einmal ein Zustand. Und zwar ein von außen provozierter Zustand. Und es gibt Gefangene, die sich damit so auseinandersetzen müssen, dass sie gar nicht mehr großartig mitkriegen, was draußen passiert. Es gab Gefangene, die haben nicht mitgekriegt, was ist eine Pandemie. Also die haben das mitgekriegt, aber haben nicht mitgekriegt, was das für Folgen hat. Und es gab Situationen, wo Gefangene dachten, die Familie hätte den Kontakt abgebrochen. Also was in der Situation, die eh traumatisch ist, dann nochmal einen oben drauf gesetzt hat. In so Situationen konnte Alexia dann helfen. Das war ganz gut, weil wir täglich Kontakt hatten. Und man konnte sich darüber unterhalten, so welche Gefangene ist wo, was passiert da gerade, geht's sehr gut, geht's sehr nicht gut. Und wir haben mitgekriegt, dass Angehörige, also bis heute, einfach keine Informationen kriegen. Die werden einfach am ausgestreckten Arm verhungert gelassen. Also die kriegen nicht mit, was passiert mit der Tochter, dem Sohn. Es wird ihnen einfach nicht gesagt. Das ist ein ganz langer Kampf, dass sie überhaupt eine kleine Information kriegen. Aktuell, Alexia kann in Ossendorf zweimal im Monat telefonieren. Das ist nicht sehr viel. Diese Skype-Besuche stürzen oft ab, was ja gerade schon erwähnt wurde. Jetzt letzten Donnerstag hatten wir eigentlich einen Skype-Termin mit ihr. Der fand dann einfach nicht statt. Sie konnte glücklicherweise vorher den Anwalt anrufen und dem übermitteln, dass die Skype-Besuche alle platt gemacht wurden, weil es Corona-Fälle unter den Schließern gäbe. Wo auch die Frage ist, ja gut, wie kann das passieren? Und es wurden die Angehörigen, also in dem Fall, wir waren jetzt keine Angehörigen, aber auch wir, nicht informiert. Sondern sitzt dann da und wartet auf diesen Besuch und er findet einfach nicht statt. Und das ist, da wir uns da länger mit beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen größeren Rundumblick haben, weil das für uns eine freiwillige Situation ist, dass wir uns damit beschäftigen, was für viele Familienangehörige nicht so ist, fällt uns das, glaube ich, leichter, damit umzugehen. Und ich mag mir an manchen Punkten ganz gar nicht vorstellen, wie das den Familienangehörigen geht, gerade wenn es ältere Leute sind, die sich mit der Situation nicht auskennen. Und da wird keinerlei Rücksicht drauf genommen. Ja, gibt es denn schon Fragen aus dem Chat? Gut, also jetzt ist es ja so, dass Solidarity 1803 und auch die Alexia-Unterstützerin-Gruppe Alexia unterstützt und auch Transberatung Düsseldorf und das Transratgeber-Kollektiv. Jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt's da noch andere Unterstützungen, NGOs, Initiativen, Vereine, queere Vereine, die Alexia unterstützen? So was sagen wir mal, soll ich das weitergehen? Ja, würde ich, also ich kann nur zu Alexia sagen, sie hat ja schon alle aufgezählt, die ihr helfen, unter anderem auch PolitikerInnen. Aber über die allgemeine Situation weiß ich nicht so viel, deswegen gebe ich wieder an Bernd. Dankeschön. An dieser Stelle finde ich es wichtig zu sagen, dass wir natürlich Kontakt, also auch als die Knastgruppe oder als Antirepressionsgruppe, die sich auch mit sozialen Kämpfen beschäftigen, dass wir Kontakt suchen zu Organisationen oder Selbsthilfegruppen oder whatever, die sich mit dem Thema transidente Menschen im Knast oder außerhalb beschäftigen, weil wir da natürlich auch immer wieder Redebedarf haben. Wir haben in Köln versucht, über verschiedene Organisationen da was hinzukriegen. Es gab auch mal einen Besuch. Dann musste Alexia allerdings feststellen, dass sie selber sehr viel weiter ist mit ihrer Transition, mit ihrem Verständnis von ihrer Situation. Sie ist sehr weit fortgeschritten in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Verständnis von sich selbst und von ihrer Situation. Also sie ist kein Opfer. Sie braucht keine Opferhilfe, sondern sie braucht eigentlich Unterstützung in ihrem Kampf. Und die meisten Organisationen sind an dem Level, zumindest wie wir es bis jetzt mitgekriegt haben, nicht in der Lage, das abzufedern, weil sie sich sehr stark um Alltag in der Gesellschaft kümmern und das Thema Knast, zumindest soweit wir es bis jetzt mitgekriegt haben, da gar keine Rolle spielt. Also auch für diese Organisation ist das Thema Trans in Knast scheinbar nicht wirklich präsent. Und hervorgestochen ist da die Transberatung in Düsseldorf, die auch personell immer wieder sie besucht hat. Und es war ein starker Einschnitt zu spüren, als diese Besuche aufgehört haben. Weil das war was für Alexia sehr wichtig war, dass er auf Augenhöhe, da haben sich wirklich Menschen getroffen, die die Situation besprechen konnten. Und als das weggefallen war in Köln, das war sowohl für sie als auch für uns spürbar. Also wenn es da Menschen oder Organisationen gibt, wir würden uns extrem freuen, da Kontakt zu kriegen Und Alexia würde sich auch extrem freuen, da Besuche zu kriegen oder einen Austausch zu kriegen oder überhaupt sich über diese Thematik mit anderen Menschen, die da sicherlich besser drüber reden können, als wir, sich austauschen zu können. Kann ich eine Rückfrage stellen? Sind die Besuche der Transberatung aufgrund der Verlegung nach Köln oder aufgrund von Corona eingebrochen? Aufgrund der Verlegung nach Köln. Mhm. Also Köln ist vom Radius einfach zu weit weg. Mhm. Willig ging noch und Köln ist einfach außerhalb des Arbeitsbereiches. Okay. Also die stehen nach wie vor in Kontakt. Es ist möglich über diese Variante, das war auch bei der Transberatung so, das wäre auch in Köln möglich, quasi Sonderbesuche zu kriegen. Also wir würden das extrem begrüßen, Alexia natürlich in allererster Linie, wenn es da Besuche geben würde, weil die würden nicht von dem Besuchskontingent, was es gibt, abgehen, sondern das sind sozusagen psychosoziale Betreuung, Sonderbesuche und sie werden recht schnell irgendwie auch genehmigt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob ihr das schon gesagt habt, aber wie kam denn der Kontakt zustande zu Alexia? Wie habt ihr Alexia kennengelernt oder vielleicht könnt ihr auch nochmal kurz darauf eingehen, wie das überhaupt so entstanden ist, dass man sich um Gefangene kümmert oder Kontakt zu Gefangenen hat. Bei mir kam der Kontakt zustande, weil ich einer befreundeten Person, liebe Grüße, falls sie zuschaut, gesagt habe, dass ich gerne Personen im Knast schreiben würde, jetzt erstmal egal wem. Und genau darüber habe ich dann Kontakt zu Alexia bekommen, also Alexias Adresse, und habe angefangen, mit ihr zu schreiben. Wie die Gruppe Solidarity 1803 jetzt an Alexia gekommen ist, das erzählt Bernd lieber. Ja, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, weil das würde jetzt auch schon wieder einen halben Abend füllen. Über verschiedene Gefangene, deren Kampf wir unterstützt haben und mit denen wir in sehr engem Kontakt standen, die in Willig 2 gefangen gehalten wurden, also im Frauenknast, hatten wir einen sehr intensiven Austausch in den Alltag. Und wir haben halt auch Kundgebungen vor den Knastmauern gemacht und Willig 2, das ist akustisch hörbar. Das heißt, im Gegensatz zu Ossendorf hören wir dann die Gefangenen auch und die Gefangenen hören uns und wir wissen durch den Kontakt nach drinnen, dass sie wirklich jedes Wort verstehen, was wir draußen sagen. Und das hat auch teilweise unter den Gefangenen zu Diskussionen geführt. Das heißt, den Gefangenen war bekannt, dass es uns gibt, beziehungsweise dass es Gruppierungen oder Leute gibt. Das waren ja nicht nur wir, da haben auch Unterstützerinnen und die Gefangenengewerkschaft und andere Leute waren da mit bei, dass wir uns mit dem Thema Gefängnis beschäftigen und dem Ganzen positiv, also den Gefangenen positiv gegenüber eingestellt sind. Und so hat sich das entwickelt, dass über eine andere Gefangene, mit der wir intensiven Kontakt hatten, die dann gesagt hat, ja, es gibt hier noch jemanden, die Alexia, und die würde euch auch gerne kennenlernen. Und das war dann parallel, also diese andere Gefangene hat Alexia Adressen von Leuten von uns gegeben, was völlig okay war. Und zum anderen wurde uns der Name gegeben und dann haben Leute sie einfach direkt besucht und anderen hat sie geschrieben. Also es war eine sehr dynamische Angelegenheit, die in dieser ganzen aufgewühlten Zeit vor 2 Jahren in Willig 2 stattgefunden hat. Es gibt Fragen. Die Frage war, ob wir wissen, wie viele Transgefangene es in Deutschland gibt. Nein, wissen wir nicht. Wir kriegen immer mal wieder mit, dass es die eine oder andere Person gibt. Wenn ich das jetzt zusammenzählen würde, haben wir faktisch irgendwas mitgekriegt von 4, 5, 6 Personen. Es sind aber mit Sicherheit um einige mehr. Soweit ich weiß, gibt es da jetzt keine Erhebung drüber und es ist auch extrem schwierig, von den Knästen Informationen zu kriegen. Also es gab Situationen, wo wir, ich sag mal, Schließerinnen in Besuchsabteilungen fragen konnten, weil die sich schon an uns gewöhnt hatten und die das aus irgendeinem humanistischen Grund gut fanden, dass wir uns um Gefangene kümmern, so karitativ wie das gesehen haben, und die haben dann nachgefragt in anderen Abteilungen. Aber das war eine extreme Ausnahme. Normalerweise, wenn sich bei uns niemand meldet oder das nicht anders bekannt wird, ist uns nicht bewusst, wie wir da rankommen sollen. Also würden uns auch über Post von anderen Transidenten Gefangenen oder überhaupt von Gefangenen jederzeit freuen. Die Frage war, ob es dadurch, dass wir den Fall öffentlich machen oder dass Alexia sich Öffentlichkeit wünscht, ob dadurch mehr Repressalien entstehen können, ob ihr dadurch Nachteile im Knast entstehen können. Ich muss sagen, das habe ich Alexia auch selber gefragt. Hast du da keine Angst, dass es noch schlimmer wird für dich? Und Alexia hat darauf geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, schlimmer kann es gar nicht werden. Deswegen, sie wünscht sich das und wir geben hier ihre Stimme weiter. Sie wünscht sich, dass möglichst viele Menschen sich an den Knast wenden, dass möglichst viel Druck aus der Öffentlichkeit entsteht und sie glaubt, dass es ihre Situation verbessern wird. Ich möchte noch was hinzufügen. Also A, ist das so, genau so. Und das lässt sich wahrscheinlich sogar noch weiter ausführen, wie es geht ja eigentlich alles nicht weit genug. Also wenn es nach ihr ginge, wenn das wirklich möglich wäre, würden wir da um einiges mehr machen. Und das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen ist auch da. So, wir haben da die Unterstützerinnenbewegung, die klitzekleine, die es da gibt, hat da ihr vollstes Vertrauen. Und natürlich wird es negative Reaktionen von Seiten des Knastes geben. Das haben wir schon bei anderen Gefangenen erlebt. Gerade die Abteilungsleitung oder die Knastleitung sind da immer sehr von angepisst, wenn Namen genannt werden. Das hatte Kampfe noch in dem Brief vor, dass ihr da, was eigentlich nicht geht, sowas wie ein Presseverbot faktisch ausgesprochen wurde. Es wurde nicht so genannt, aber nach diesem einen Artikel hat die Journalistin vom Neuen Deutschland versucht, ganz normal Interviewanfrage, die wurde abgelehnt. Und dann wurde versucht, ja gut, dann halt ein Skype-Besuch. Der wurde dann auch abgelehnt mit der Begründung, es könnte ja aufgenommen werden. Und es wurde ihr lediglich irgendwann, nachdem auch der Anwalt interveniert hatte und damit also mehr Leute interveniert hatten, wurde zugestanden, einen Präsenzbesuch zu machen. Allerdings ohne Aufnahmegeräte, ohne irgendwas anderes. Das Resultat ist ein Artikel im Neuen Deutschland, der bezieht sich nicht nur auf Alexia, sondern auch auf andere. Der ist, glaube ich, gestern erschienen, online. Ich bin nicht ganz sicher, ob er Samstag in der Papierform erscheint. Auf jeden Fall ist er gerade hochaktuell, wo das auch ein bisschen beschrieben wird. Und Alexia ist das völlig egal. Die wurde die ganze Zeit immer nur verarscht und hingehalten. Und irgendeine Repressalie, das kratzt sie überhaupt nicht. Sie möchte da vorankommen, weil ihre Rechte werden mit Füßen getreten und schlimmer kann es gar nicht kommen. Das ist schon auch von außen sichtbar. Darf ich anfangen? Kannst du die Frage erstmal wiederholen? Erstmal wiederholen und dann. Gut, ich reduziere die Frage einfach mal darauf, wie es möglich ist oder was möglich ist, für transidente Menschen im Knast zu erreichen. Nein. Vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch. Lass Luna das nochmal sagen und dann kannst du darauf antworten. Okay, so wie ich die Frage verstehe, lautet sie, ob es möglich ist, dass sich für die Transmenschen in dem Gefängnis, die drinnen sitzen, etwas verändert, während draußen immer noch eine transphobe Gesellschaft ist. Also wenn sich das in der Gesellschaft nicht ändert, wie soll sich das dann im Knast verändern? Ja, also ich würde die Frage trotzdem reduzieren auf den Knast. Habe ich dann doch richtig verstanden und den Nachsatz nicht gesagt. Ich versuche das dann zu berücksichtigen. Ja. Ich würde sagen ja und nein. Also erstmal nein, weil natürlich der Knast ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und ich nicht im Knast auf einmal eine progressivere Parallelgesellschaft aufbauen kann als außerhalb. Das ist an sich vom Knastsystem her schon völlig undenkbar. Das wird immer brutaler sein und immer rücksichtsloser und entwürdigender und entrechteter als alles, was draußen ist. Darüber hinaus finde ich es aber wichtig, das nicht zu reduzieren, weil zum Beispiel das Thema freie Arztwahl betrifft alle Gefangenen. Das ist keine Sonderstellung von transidenten Gefangenen. Das Thema Gesundheit, das Thema Arbeit, diese ganzen Grundrechte, die da mit Füßen getreten werden. Ich denke, dass sich in den Knästen für die Gefangenen im Allgemeinen und für die transidenten Personen im Speziellen dann was ändert, wenn diese grundlegenden Rechte irgendwie anerkannt werden. Das Thema freie Arztwahl und medizinische Versorgung und das, ich sag mal, das Wohlbehalten der eigenen Persönlichkeit, die Menschenwürde, darum geht's ja. Also da sind jetzt transidente Personen nicht besonders, sondern im Grunde genommen wird ihnen einfach nur etwas verweigert, was von außen als besonders gemacht wird. Also was vorhin als Pathologisierung bezeichnet wurde, sie werden ja stigmatisiert, es wird ihnen eigentlich nur ein Grundrecht verweigert. Und das ist bei allen Gefangenen so. Das ist in dem Fall, fällt das ziemlich krass und persönlich auf. Aber wenn überhaupt, lässt sich da, glaube ich, nur was ändern, wenn das für alle Gefangenen gilt. Beziehungsweise wenn das Strafsystem an sich in Frage gestellt wird. Die Frage war, ob wir etwas sagen können zu der Kampagne, die wir planen, falls Alexia auf den offenen Vollzug oder auf Freigang klagen muss. Möchtest du? Ja, du bitte. Bisher haben wir auch in Rücksicht auf die besondere Situation von Alexia, dass da halt immer irgendwas im Gang war, relativ wenig öffentlich gemacht. Also diese Veranstaltung sollte eigentlich im Oktober stattgefunden haben. Also so gesehen war das jetzt ein bisschen verspätet. Da kam Covid dazwischen, dann wurden Einrichtungen geschlossen. Und das hätte eigentlich im Oktober anfangen sollen, weil es jetzt seit Monaten Stillstand gibt. Und Kampagne ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, sondern es geht darum, jetzt ganz extrem den Fokus in dem Fall auf Alexia zu richten und das dem Knast auch klar zu machen, dass sich da was bewegt. Also die Kampagne soll in dem Fall so aussehen, dass wir eigentlich versuchen werden, das so öffentlich zu machen, wie es eben geht, in irgendwelchen Printmedien, im Internet, mit mehr Veranstaltungen und hoffentlich, dass, und das hat bei anderen Gefangenen gewirkt, dass der Knast genervt wird, also dass wirklich im Knast angerufen wird und dass gesagt wird, ja, wie geht's denn dieser Frau, was macht ihr denn da mit der, wieso kriegt ihr denn ihre Perücke nicht, wieso darf sie denn nicht irgendwie ihre Transition fortsetzen? Und das fuckt die total ab, weil das ist eine Aufmerksamkeit, die wollen Knäste nicht haben, die wollen ihren Scheiß in der Heimlichkeit machen und dass das ja keiner mitkriegt. Allein wenn schon sich ein Anwalt da meldet, kriegen die schon die Pimpernellen. Und das werden wir versuchen, soweit es geht, eben zu forcieren. So wie Alexia das letztendlich auch tut die ganze Zeit. Ne? Also die ganzen Schritte, die sie bis jetzt erreicht hat, die hat sie aus eigener Kraft erreicht. Also wir unterstützen das natürlich oder andere auch. Aber das, also sie ist die ganze Zeit da zugange. So, jetzt habe ich auch noch eine Frage, die ein bisschen daran anschließt. Und zwar machen wir ja auch die Veranstaltung, um Öffentlichkeit herzustellen und um auch dafür zu werben, Alexia zu unterstützen oder beziehungsweise auch uns zu unterstützen, damit wir Alexia unterstützen. Und da wäre jetzt meine Frage ganz praktisch, wie kann Mensch Alexia helfen? Dazu würde ich gerne erstmal was sagen. Und zwar freut sich Alexia sehr über Post, Postkarten, Briefe, Briefmarken, könnt ihr auch gerne mitschicken, die einfach zeigen, dass sie nicht alleine ist und dass sie gehört wird draußen. Genau, sie leidet auch wie alle Gefangenen unter der Vereinzelung im Gefängnis und freut sich über jeden menschlichen Kontakt. Außerdem könnt ihr, also genau, die Adresse dafür könnt ihr auf der Seite der Gruppe Solidarity 1803 finden. Außerdem ist es so, dass auch immer Kosten entstehen. Wir werden bald ein Spendenkonto einrichten, wo dann auch finanziell Alexia geholfen werden kann. Genau, und was Bernd schon gesagt hat, in dem Gefängnis anrufen und Stress machen. Möchtest du noch was hinzufügen? Okay. Es kam noch eine Frage. Genau, es gibt auf jeden Fall ein paar Fragen aus dem Chat. Toll. Ja. Erstmal ein Kompliment. Danke für den Vortrag. Für den super Vortrag. Also, kann man ja auch mal sagen. Wir haben ein Kompliment im Chat bekommen. Vielen Dank. Genau. Dann war noch eine Frage, ob Alexia die einzige Transperson in Ossendorf ist. Ja, also im Moment schon. Soweit wir wissen, ja. Sie ist nicht die Erste, Entschuldigung. Ja. Nee, sag du ruhig. Also soweit wir wissen, ist sie gerade die einzige Transfrau. Die Frage war, ob sich Transpersonen oder wie sich Transpersonen informieren können über ihre Rechte, wenn es im Knast keinen Zugang zu diesen Informationen gibt und wie Möglichkeiten der Vernetzung aussehen könnten. Ja, finde ich schwierig zu beantworten. Also soweit ich weiß, nur indem die Gefangenen selber an die Transberatung schreiben, wenn sie das irgendwie mitkriegen durch Freunde, Angehörige von draußen. Genau, vielleicht kann Bernd noch genauer was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich da noch was hinzufügen kann, das sehe ich erstmal genauso. Der Transratgeber wurde tatsächlich sie haben zumindest versucht, das in die allermeisten Knäste in Deutschland zu schicken, mit verschiedenen Reaktionen. Rein theoretisch sollte in vielen Knästen die Adresse des Transratgebers bekannt sein. Und das wäre so die erste Anlaufstelle vielleicht, würde ich sagen. Und es gibt in den jeweiligen Städten, also gerade in großen Städten, gibt es auch oft Organisationen. Das ist ohne Internet natürlich schwierig, an diese Adressen ranzukommen und die JVAs sind nicht unbedingt willig, dabei zu helfen. Insofern, nee, also solange es nicht Kontakt über andere Gefangene gibt, ist es sehr schwierig, da weiterzukommen. Ja, das hatte ich gerade eben auch schon mal kurz erwähnt mit dem Teil Informationen. Gut, das doppelt sich jetzt ein bisschen, aber dass es im Gefängnis keinen Internetzugang gibt. Das heißt, dass man Informationen eigentlich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda bekommt und dann Vereine oder Selbsthilfegruppen anschreiben kann, ob man Informationen bekommt. Aber wie auch schon vorhin erwähnt, ist es schwierig, wenn man beispielsweise in einem Frauen- oder einem Männergefängnis ist, Frauenprodukte wie Schminke oder so zu besorgen. Also ja, schwierig. Ein Hinweis von der Moderation. Es gibt für Nicht-Trans-Gefangene, also für alle Gefangene, auch den Ratgeber Wege durch den Knast. Der ist sehr gut und enthält auch sehr viele Informationen für Gefangene. Noch mehr Fragen aus dem Chat? Noch was kurz dazu hinzufügen wollen? Ja. Natürlich gibt es auch in leider nicht so vielen Knästen, wie wir uns das wünschen würden, aber es gibt auch die Gefangenengewerkschaft. Mhm. Also in einem Rundbrief der Gefangenengewerkschaft Soligruppen ist auch ein Artikel über Alexia erschienen. Und ich hoffe, dass da, also manche haben auch darauf reagiert. Und also an die zu schreiben, wäre auf jeden Fall auch ein Weg, sowohl an uns als auch an die Transratgebergruppe und andere dran zu kommen. Und das ist, glaube ich, eher die am besten vernetzte Gruppierung, die es gerade gibt. Und die sich ja auch für ganz speziell für die Rechte der Gefangenen einsetzt. Mhm. Die Frage war, ob es auch Transmänner gibt im Gefängnis, von denen wir wissen, und was überhaupt der Unterschied ist zwischen Transfrauen, Transmännern und, wie Robin gesagt hat, dem Geschlechtseintrag divers oder nicht-binären Menschen. Kann ich versuchen, auf jeden Fall. Also zu Transmännern, erstmal im Gefängnis haben wir keinen Kontakt. Ich bin sicher, dass es welche gibt, aber wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen nicht, in welchen Gefängnissen. Wenn ihr von jemandem wisst, der Unterstützung braucht, gerne an uns schreiben. Ansonsten können wir nichts darüber sagen, weil wir nur zu Alexia Kontakt haben. Und genau, nochmal definitionsmäßig. Transfrauen sind Menschen, die geboren wurden. Dann hat der Arzt gesagt, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Und diese Menschen haben im Laufe ihres Lebens erkannt, sie sind Frauen und leben jetzt als Frau oder auch nicht. Bei Transmännern ist es umgekehrt. Da hat der Arzt gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Tochter, ein Mädchen. Im Laufe des Lebens hat sich die Person für das Geschlecht männlich entschieden, sage ich einfach mal. Sehr schwierig, hier die richtigen Begriffe zu finden. Und nicht-binäre Menschen sehen sich weder als männlich noch als weiblich, sondern komplett außerhalb dieser zweier Geschlechter, dieser binären Geschlechterordnung. Da gibt es auch ein sehr breites Spektrum von Möglichkeiten, wie das Geschlecht gelebt wird. Und genau, eigentlich gibt es so viele Geschlechter wie Menschen, wenn sich da ganz, ganz tief damit befasst wird. Ja, ich glaube, so viel kann ich dazu sagen, aber gerne auch noch im Chat korrigieren. Ja. Einen Moment, ich muss die Frage wiederholen. Achso, Entschuldigung. Also ich weiß nicht, ob man das hört, was die Moderation sagt, deswegen wiederhole ich nochmal. Die Frage war an Solidarity 1803, ob alle Informationen, die wir angesprochen haben, schon auf der Webseite sind und ob diese Artikel aus der Neuss und aus dem Neuen Deutschland da auch verlinkt sind. Genau. Zum Teil ja. Wir arbeiten da noch dran. Da sind schon sehr viele Sachen drauf und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen da immer mehr draufpacken können, zumal wir auch uns vorgenommen haben, die aktuelle Situation von Alexia und anderen Gefangenen da festzuhalten und Kontaktadressen und Adressen von anderen Gefangenen da zu veröffentlichen. Aber explizit die beiden genannten Artikel, die sind da zu finden unter dem Link Alexia. Auf der Website. Auf der Website, ja. Und gibt es sonst noch Fragen? Ich habe noch einen Nachtrag, einen kurzen, deswegen hatte ich dich gerade gefragt, ich habe das manchmal nicht im Kopf, zu Gefangenen, die uns schreiben wollen. Die können uns natürlich keine E-Mail schreiben. Die möchten bitte an Zusammer e.V. schreiben, also Kölsch, Zusammer e.V. in der Elsassstraße 34 in 50677 Köln. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Gefangenen kennt, die uns schreiben möchten, dann wäre das die Adresse, wo das dann auf jeden Fall ankommt. Genau, stimmt. Oder an Solidarity 1803 mit derselben Adresse. Genau, dann kam noch die Frage, ob der Stream, den wir jetzt gemacht haben, gespeichert wird und online gestellt wird, damit auch später darauf zugegriffen werden kann. Ja, das haben wir vor. Das soll auch auf die Seite von Solidarity 1803 kommen. Und das Video ist jetzt auch 2 Wochen auf dem Lot Twitch Surfer gespeichert, da könnt ihr euch das auch noch anschauen. So, jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen und zwar, wie kann ich denn jetzt explizit Alexia helfen? Habe ich dir schon gestellt? habe ich schon gestellt. Okay. Ja, aber ich habe einen Nachtrag zu der Frage. Danke, dass du die Frage nochmal stellst. Ja. Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, Alexia, ist es sehr wichtig, dass ich nochmal erwähne, dass sie aktuell keine Perücke hat und auch Extensions, auf die sie sehr lange hingespart hat, weil sie im Knast natürlich nichts verdient. Sie hat sehr lange gespart, hat sich dann Extensions kaufen können durch uns. Die wurden ihr Anfang Dezember geschickt und seitdem nicht eingesetzt. Der Friseur in der Anstalt weigert sich auch, die einzusetzen. Gründe wurden jetzt nicht explizit genannt. Und für Alexia ist das eine sehr große Einschränkung, da sie sonst nur mit Mütze oder halt auch gar nicht unter die anderen Gefangenen gehen kann. Deswegen bleibt sie auch, wenn es eigentlich Umschluss gäbe, wenn sie auf den Hof gehen könnte, bleibt sie lieber in ihrem Zimmer, damit sie nicht gesehen wird ohne diese Haare. Es ist sehr, sehr wichtig für sie und es ist eigentlich ein Unding, dass der Knast es nicht schafft, nach über einem Monat das hinzukriegen. Genau, falls ihr da anruft oder hinfaxt oder so, könnt ihr das ja auch kurz erwähnen. Das war's aber jetzt auch schon. Ja, ich fasse jetzt einfach nochmal kurz die Möglichkeiten der Unterstützung zusammen. Luna und Bernd haben das beide schon gesagt, dass sich Alexia über Briefe freut. Also freut sich über Briefe, Postkarten, über selbstgebastelte Karten, über alles Mögliche. Und ich kenne das noch von mir, dass es manchmal da so ein bisschen Hemmungen hat, einem Menschen zu schreiben, der im Gefängnis sitzt, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man erzählt jetzt ganz tolle Sachen, die man in der Freiheit erlebt und möchte das dann nicht teilen mit Menschen in Haft. Aber da möchte ich gern nochmal die Angst nehmen. Ihr könnt wirklich alles schreiben. Alexia wird sich auf jeden Fall freuen. Dann, genau, wir brauchen natürlich auch Geld. Haben wir schon gesagt, Spendenkonto gibt's noch nicht, kommt bald. Aber wenn ihr uns trotzdem finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr auch uns gerne Briefmarken schicken. Und zwar auch an die Adresse in der Elserstraße 34 in 50677 Köln. Entweder an Zusamme e.V. oder an Solidarity 1803. Oder eben auch Briefmarken an Alexia schicken. Im Chat und auch auf unserer Internetseite steht Alexias Adresse. Ich sage sie jetzt trotzdem nochmal. Und das ist Alexia Metke, Rochusstraße 350 in 50827 Köln. Wundert euch nicht, das ist die Adresse vom Knast, da muss man nicht unbedingt davor schreiben, JVA Köln, die kommt dann trotzdem an. Genau. Ja. Ich hätte kurz einen Nachtrag für die Briefe, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die noch nie an eine Gefangene geschrieben haben. Ich weiß, dass ich am Anfang diese Infos gebraucht habe. Wenn man an das Gefängnis schreibt, muss unbedingt eine Absenderadresse auf dem Briefumschlag geschrieben werden. Also nicht nur die Knastadresse, sondern auch eure Adresse oder eine, bei der ihr erreichbar seid. Und was ich auch immer schreibe, ist außen auf den Briefumschlag den Inhalt, also zum Beispiel zwei Briefmarken A 80 Cent, ein Blatt A4, schreibe ich immer auch außen, falls irgendetwas verloren gehen sollte. Genau, ja, da füge ich noch hinzu, wenn ihr nicht eure eigene Adresse als Absender angeben wollt, könnt ihr auch unsere Adresse in der Elserstraße draufschreiben. Genau, dem Knast Faxe schicken, den Knast anrufen, Öffentlichkeit herstellen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wir sind nicht so viele Menschen, schreibt uns. Wir freuen uns über alle Ideen, jeden Support. Genau. Ja. Zum Ende kommen. Okay. Gibt's noch Fragen sonst? Okay. Dann. Einen Dank möchte ich noch. Ja, ich auch. Ja, dann. Möchten wir uns bedanken bei allen Menschen, die uns unterstützt haben. Erstmal die Menschen, der Mensch hinter der Kamera für den Support. Ganz herzlichen Dank beim Jugendclub Courage, wo wir heute sind und das heute aufnehmen können. Nochmal vielen Dank an die Menschen vom Transratgeber-Kollektiv aus Berlin, seit 2 Jahren uns kennen und gut zusammenarbeiten und uns austauschen. Und hier nochmal Werbung für die Broschüre. Und der letzte Dank, da gebe ich gerade noch mal das Mikro rüber zum Bernd. Ja, ich hatte es, glaube ich, Anfang schon mal gesagt. Dem Lotterkneipen-Kollektiv danken wir natürlich auch recht herzlich und möchten nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir noch weitere Veranstaltungen über diesen Kanal machen werden. Und natürlich möchte ich den anderen Menschen unserer Gruppierung bzw. Unterstützungsgruppen, den Unterstützungspersonen, die jetzt hier nicht auftauchen und hier nicht zu Wort gekommen sind, recht herzlich danken. Das sind nicht nur wir, sondern da sind schon noch ein paar mehr Leute dahinter, die auch was auf sich nehmen, dass das Ganze möglich wird. Ich möchte dem Anwalt ganz besonders danken, der das wirklich aus eigenem Engagement macht. Und das ist wirklich nicht wenig Arbeit. Und ich hoffe, ich habe jetzt... Wir haben jetzt niemanden vergessen. Die Lotte habe ich schon gesagt, glaube ich. Hast schon gesagt, sehr gut. Ja, das war unsere erste Online-Veranstaltung. Wir waren alle ein bisschen aufgeregt. Ehrlich gesagt bin ich es immer noch. Ja. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, mich gleich selber zu sehen, wenn ich mir das angucke. Aber euch danke ich auch ganz herzlich. Die Moderation macht ein Zeichen. Gibt es noch etwas? Keine Frage, aber nochmal ein Dankeschön. Ich kann es ja trotzdem mal freuen. Okay. Also, nochmal ein Dankeschön. Einfach nochmal ein Danke. Ich bin selber trans und die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die so viel Energie reinstecken und Unterstützung leisten, tut wirklich gut zu hören. Oh, toll. Das freut mich sehr. Ja, super. Danke. Danke fürs Zuschauen und für eure Geduld mit uns. Und schreibt uns. Ja, meldet euch gerne. Jetzt müsst ihr uns abschalten. Dann sind wir jetzt raus. Tschüss. Wir sehen uns vor den Knastmauern. Den Blog der veranstaltenden Gruppe findet ihr unter solidarity1803.blackblogs.org, den der Supportgruppe unter transunhaft.blogsport.de. Alle Links, auch im Blogeintrag zu diesem Audio, unter aradio-berlin.org.